Hallöchen! Hi! Hi! Willkommen zum Schaumbad. Folge 400. Folge 400. Mindestens. Eine ich weiß Runde gar nicht, welche Folge wir haben. Ja, eine Runde. 400. Eine Runde Folge. Folge 400. Mhm. Geil. Man könnte meinen, wir nehmen wöchentlich auf. Ja, machen wir doch. Gefühlt. Ja. Das alte bekannte Geräusch. Jetzt ist Freitag, jetzt ist Podcast. Jetzt endlich ja, Samstag. Endlich Samstag. Schon wieder Samstag. Ja, gab mir mal eine hervorragende ARD-Kinderserie, die hieß Endlich Samstag. Da ging es um eine Band, die immer geprobt hat. Und zwar samstags und deswegen hießen sie so, glaube ich. Eine Kindershow über eine Band, die samstags geprobt hat? Ja. Okay. Ja. Hatte einen guten Vorspann. Es ist endlich Samstag, das ist mein Tag. Oder so ähnlich. Weil das ist eine deutsche Produktion, ja. Deutsche Kinder. Mhm. Okay. Kennst du noch Fabrics? Nee. Was heißt noch? Das ist, glaube ich, nach unserer Zeit sogar. Ja, okay. Egal. Endlich Samstag war auch nach unserer Zeit. Ich habe das nur während meinem Studentenleben, weil ich mein Bierdiplom ja in Bamberg gemacht habe. Ah, und ja. Die Serie hat in Bamberg gespielt, deswegen bin ich mal hängen geblieben. Weil du halt Bamberg, die Innenstadt, immer dann gesehen hast. Und dann dachte ich, ach, das schöne Bamberg. Ah, mein Bamberg. Dann habe ich ein paar Folgen gesehen, immer aus dem Grund, ach, das schöne Bamberg. Und lief halt samstags, glaube ich, wenn man nach einem, als Student ist man ja noch wild, nach einem wilden Freitag wach wurde, dann war das genau die Uhrzeit, wo man den Fernseher angemacht hat und dann lief. So um 19 ja. Uhr. Genau. Und ich hatte ja auch nichts anderes außer öffentlich-rechtliche. Ja, als Student entdeckt man aber die öffentlich-rechtlichen wieder für sich. Ja, eben. Ja, war schön. Als Teenager guckt man nur privat. Ja. Du, zwei Sachen müssen wir ansprechen. Ja, heute. Organisatorisch, Orga-Ecke jetzt. Orga-Ecke, die erste Orga-Ecke ist tatsächlich mir eine Dämlichkeit in meinem Alltag vor unserer Aufnahme eingefallen ist. Ich war eben nämlich noch Flux duschen. Ah, deshalb riechst du so gut. Ja, aber dann habe ich gedacht, wir sitzen ja in der Wanne. Ah, warum ja, gehst du vorher duschen? Schwachsinn. Ja, aus Höflichkeit gegenüber deinem Wannen-Mitsitzer. Stimmt, ja, vom Schwimmbad geht man ja auch vorher duschen. Man muss sich abduschen, bevor man sich genau. in die Wanne setzt. Deswegen habe ich das gemacht und falls ich heute nervöser wirke, ich habe die letzten Tage sehr viel Spargel gegessen, weil ja gerade Spargelsaison ist. Ah. Und deswegen werde ich heute nicht, wie ich sonst immer mache, und das kommt jetzt zum ersten Mal raus, heimlich in die Wanne pinkeln können, weil du wirst es riechen, wenn ich da tue. Mm. Deswegen. Das ist eigentlich ganz gut für mich. Ja, also du bist frisch geduscht und machst nicht mehr ins Wasser. Und ich mache nicht mehr ins Wasser. Also ich habe auf jeden Fall gewonnen, jetzt schon. Du hast jetzt schon gewonnen. Sehr gut. Und wir haben auch gewonnen. Das ist der zweite organisatorische Punkt. Nee, wir haben drei organisatorische Punkte. Drei sogar, okay. Ja, wir werden richtig selbstreferenziell, finde ich. So. Waren wir sonst gar nicht unser Stil. Genau. Ja, wir sind vierstellig, bald fünfstellig von den Hörerzahlen her. Und ich frage mich, wo die herkommen. Vierstellig, bald fünfstellig. Ja. Das heißt Ende vierstellig. Ende vierstellig. Nicht schlecht. Mhm. Waren das vielleicht die Millionen, die wir investiert haben? Ich weiß es nicht. Vielleicht war es auch einfach nur dem guten Ratschlag folgend, einfach mal zu Spotify zu gehen, weil Facebook ist einfach tot. Da haben wir noch immer unsere 43 soliden Fans oder so. Große Fans. Und Soundcloud lohnt sich ja auch jedes Mal, wo ich unsere Folge, wenn ich die hochlade, wo ich mir denke, so, warum, wer nutzt Soundcloud? Aber unser Blog und Spotify, gut, dass wir mal auf den Ratschlag unserer Gäste, unter anderem Herr Lux und Herr Weber, gehorcht haben. Ja, das waren sehr gute Gäste. Ja, sehr gute Gäste und sehr gute Vorschläge. Der Zauberer, man hätte von vornherein auf den Zauberer hören sollen. Und der andere ist Profi-Podcaster. Von daher. Ja, solche Leute haben eigentlich immer recht. Die nehmen ja auch wöchentlich auf. Also der Herr Lux mit seinem Podcast. Vielleicht ist es aber auch, weil uns Krieg und Freitag, nee, das ist sein Partner, aber Forever Freitag, der andere Podcast aus Hype Stuttgart, uns schon zweimal erwähnt haben. Und die sind ja voll beliebt auch. Die boosten uns. Die boosten uns. Jetzt vielleicht an der Stelle mal ein Dankeschön. Auch. Ja, hört vielleicht Schaum, hört ihr rein. Schaum und Frieden. Danke, Krieg und Freitag. Krieg und Freitag. Nee, so heißt sein Partner. Forever Freitag heißt der Podcast. Ich komme da immer durcheinander, weil Lux zeichnet ja unter Egon Forever. Deswegen haben sie ihre beiden Comic-Namen verbunden zu Forever Freitag. Und der Podcast kommt immer freitags. Das sind richtig schlaue Leute. Die machen sich noch Gedanken. Ja. Wenn uns jemand fragt, warum wir das Schaumbad heißen, ja, weil wir in der Wanne sitzen, weißt du? Aber die machen sich Gedanken, ja. Bei uns ist es einfach naheliegend, bei denen ist kreativ. Ja. Deswegen ist sein Podcast-Buddy aus Hamburg auch, der Krieg und Freitag ist tatsächlich für den Krimo Online Award jetzt nominiert. Tatsächlich, da kann man wohl abstimmen. Ernsthaft? Ja. Nicht schlecht. Jetzt, wo wir vierstellig sind, liebe Zuhörerinnen, stimmt doch einfach ab. Als kleines Dankeschön, die haben uns zweimal nett erwähnt und wir haben sie letztes Mal nur halb nett erwähnt. Und wenn ihr schon dabei seid, dann geht gleich zum Online-Nobelpreis-Award und stimmt für uns ab, weil da sind wir nominiert. Ja. Wegen Science. Im Science-Podcast, genau. Wenn Bob Dylan für seine Texte einen Literatur-Nobelpreis bekommt, dann kriegen wir auch einen Science-Nobelpreis. Online-Science-Podcast-Nobelpreis. Online-Science-Podcast-Nobelpreis. Der OCP... Ja? Nobelprize? OCPNP. Was heißt denn Nobel? Deswegen kann ich mir das auch nie merken. Die Abkürzung ist halt einfach so doof. Ja. OCPNP. Nehmen den Preis schaffen den wieder durch. Ab, bevor der je verliehen wird, wahrscheinlich. Naja. Vielleicht ist er schon wieder offline. Guckt mal im Internet. Also wenn er wieder offline ist, würde mich nicht wundern. Und nachdem wir jetzt auf einmal so ein erfolgreicher Podcast sind, aus dem Nichts. Fünfstellig. Vielleicht nie fast. Fast. Fast, ja. Okay. Also wenn man Spotify und den Blog zusammennimmt, glaube ich. Okay. Du hast doch die Zahlen vom Blog gesucht. Die waren ja auch dicke vierstellig. Ja, ja. Ja. Ganz viele Zugriffe aus aller Welt. Aus aller Herren Länder. Hauptsächlich hier Kartoffelland. Aber das liegt vielleicht an der Sprache. Ja. Wäre meine Vermutung, meine erste. Ja. Platz 1 Österreich, Platz 2 Schweiz, Platz 3. Genau. Luxemburg. Luxemburg. Dann Deutschland. Luxemburg. Luxen. Luxem. Lux seine Burg. Luxemburg. Okay. Das mit M. Ja, ich weiß. Da kann man nämlich richtig sehr, aussprechen. Sehr, ich würde gerne nämlich immer Baden-Württemberg sagen. Das ist auch richtig. Württem. Ja. Oder? Württem. Ja, ja, mit M. Ja. Aber eigentlich wenn man Baden-Württemberg. Also wenn man drunter nuschelt, wird aus dem M ein N. Ja, M's und B's sind einfach. M's und B's sind die aufeinander folgen. Das sind komische Länder oder Bundesländer. Ja, stimmt. Luxemburg. Mecklenburg-Vorpommern. Mecklenburg. Hamburg. Heißt ja eigentlich Hamburg. Hamburg, ja. Wo kommt Harburg? Deswegen. Ja, das Hamburg, ist noch, Harburg, das ist noch klar. Deshalb Hamburg, ist Harburg auch das coolere Hamburg. Ja, das lernt man auch bei unserem geschätzten Schriftsteller Heinz Strunk immer, dass Harburg das wahre Hamburg ist. Genau. Das und ist die Terroristen des 11. September hatten da auch ihre Station. Achso, die waren gar nicht in Hamburg. Da sagt man mal Hamburg, aber da war Harburg. Ja. Ja, sind die Harburger sind da sauer, dass die Presse. Ja, genau. Die sind bestimmt total sauer. Die haben ja sonst nichts. Ja. Ein Gummiwerk und Terroristen, aber die wurden ihnen auch schon wieder weggenommen. Ja. Komisch. Ich habe meinen Finger heute verbrannt und da muss ich immer dran rumfummeln. Sorry, falls. Deswegen. Das stört wahrscheinlich total auf der Aufnahme. Nee, vor allen Dingen dachte ich immer, du gibst mir so Zeichen, ich schuld dir noch Geld, weil du immer deinen Zeigefinger an deinen Daumen reibst. Ja, ja. Ja, ja, tut mir leid. Schulde ich dir noch Geld? Bestimmt. Wollen wir das im Podcast klären? Sollen wir das nachher klären? Ich habe das tatsächlich ausgerechnet. Okay. Du musst einfach die nächsten 200 Folgen immer 4 bis 6 Dosen Bier mitbringen. Okay. Und dann sind wir wieder quitt. Gut. Gut, dass ich heute. Schöne Döschen mitgebracht. Ja. Ein paar Dosen bringe. Ja. Dann noch organisatorisch. Haben wir noch was, ja? Ja, ja. Ich wollte eine Fanfare vorher. Jetzt bin ich gespannt. Du hast es mitgeplant. Du bist aber noch kritisch, ja? Wir machen eine große Gala. Das Schaumbad, der Podcast, die Gala. Jetzt, wo wir vierstellig werden und bald fünfstellig sind, wollen wir richtig arrogant uns live feiern lassen. Und zwar haben wir uns die größte Location Stuttgarts ausgesucht. Und mit fünfstelligen Plätzen. Mit fünfstelligen Plätzen. Also fünf Personen. Klingt jetzt kleiner, klingt auch familiärer, klingt so, als würden da immer nur nette Menschen rumhängen, aber das ist eine große Event-Arena, eine ganz unpersönliche Event-Arena, das Jugendhaus West. Das wird geil. Ja, 7. November. Wir haben auch sogar schon ein paar Gäste, die lassen wir aber heute noch nicht raus, oder? Ja, fünfstellige Gastzahl haben aber wir. Aber wenn ihr unsere alten Folgen hört, dann werdet ihr wahrscheinlich bei der Gastauswahl ganz so überrascht sein. Und zeitgleich wollen wir uns mal Mühe geben und haben immerhin schon mal zwei Frauen, auch die als Gästinnen kommen. Immerhin das ist aber schon auch mal. Ganz schlecht, weißt du, Gästinnen zu gendern, ist total doof, nur um zu zeigen, dass es Frauen sind. Gast ist Gast. Der Gast. Das liegt am Artikel. Einfach das in das Gast. Das Gast. Wir haben. Ja, nee, das Gast könnte auch so eine geile Indie-Band aus den 90ern sein. Mit U dann aber. Das Gast. Das Gast. Nachher spielen noch Sonic Youth, die Pixies und das Gast. Das Gast. Mit ihrem Hit Oranier. Orania. Das ist der Produzent von einer Heizung hier im Bad. Deshalb. Egal. Verrückt. Wann ist das nochmal? In welchem? Wann? Ist 7. November. 7. November. 2019. Also wir haben noch ein bisschen Zeit, uns auch vorzubereiten. Okay. Finde ich gut. Ist die Frage, ob ich das bis dahin überhaupt schaffe. Ich mache mir da ein bisschen Sorgen. Ich bin nämlich, mein Gesundheitszustand ist kritisch. Dein Gesundheitszustand ist kritisch? Ja, ich habe seit mehreren Tagen schon eine Erkältung. Oh Gott, und jetzt haben wir Mai, gell? Also jetzt, wo der Podcast oben ist, ist der 5. Mai. Also ich habe bestimmt heute eine ganze Packung Taschentücher schon verbraucht. Ah, Mist. Also, ich weiß nicht, ob ich das überlebe. Das bleibt spannend, ja. November. Ja, wäre mir Unrecht, den Podcast da alleine zu machen müssen. Naja, es kommen ja genug Leute. Weil du noch immer einen Schnupfen hast. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das überlebe überhaupt. Den Schnupfen? Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, mal gucken. Mal gucken, ja. Aber wenn ich noch am Leben bin, wird es total lustig. 7. November. Und wenn Peter tot ist, dann werde ich die letzte Folge nochmal hören und mir anhören, wie er beerdigt werden will. Dann machen wir daraus einfach einen Live-Podcast. Das wäre auch eine coole Show. Das letzte Schaumbad, Peters Beerdigung. So. Das nehme ich auch noch mit in mein Testament auf, dass das alles aufgezeichnet wird und als eine Folge veröffentlicht wird. Und ich muss immer dazwischendurch quatschen. So, der Unsympathische vom Schaumbad labert noch während deiner Beerdigung die ganze Zeit und kommentiert. Bist du der Unsympathische vom Schaumbad? Weiß ich nicht, wie die Rollen verteilt sind. Ich kriege immer nur vom... Also das Problem ist ja, die Bekannten, die du hast, finden dich ja immer beschissener als den anderen. So meistens. Ja? Also alle meine Freunde, die den Scheiß werden. So geht mir halt immer. Aber das liegt halt an meiner Persönlichkeit auch einfach. Okay. Ja. Bei mir ist eher andersrum. Die finden alle dich geil. Ja, siehst du. Nee, warte mal, mich geil. Ja, dich. Hä? Ja. Moment. Aber du bist der Gewinner in unserem Podcast, ja. Ich bin der Geilste. Aber ich kann mich mit der Rolle abfinden und das ist ein super Übergang zu der einen Geschichte, die ich noch mitgebracht habe. Ich habe nicht so viele Geschichten mitgebracht, aber mir ist letztens nochmal auf der Toilette eingefallen, warum auch immer. Das ist ähnlich wie ich die unsympathische Version in diesem Podcast bin. Es mal eine deutsche Verfilmung von Die schrecklich nette Familie gab. Oh ja. Und da habe ich dann ein bisschen nachrecherchiert nochmal. Und zwar hieß, und das ist ja ganz lustig, der L. Bundy in der deutschen Adaption hieß Jupp Strunk. Jupp Strunk. Jupp Strunk. Geil. Und wie hieß denn das? Ich kenne das, glaube ich. Ich habe es mir leider nicht notiert. Deutsche Adaption der, ich glaube, Hilfe, meine Familie spinnt. Ja, ganz, ganz schlimm. Und die haben tatsächlich einfach nur die erste Staffel von Schrecklich nette Familie nochmal, RTL hat er produziert, einfach nochmal nachgedreht. Und die Story ist immer genau die gleiche. Die einzige Adaption, die sie gemacht haben, ist halt einfach, dass es deutsche Namen gibt. Jupp Strunk. Jupp Strunk und seine Familie. Ich glaube, die Frau hieß Roswitha Strunk. Was für komische Namen. Ja. Strunk. Strunk. Naja. Ja, aber hat Heinz Strunk da auch seinen Namen dann geklaut? Vielleicht, weil es käme zeitlich vielleicht sogar hin, weil Heinz Strunk wollte diesen Künstlernamen ja auch, das habe ich mal im Interview mit ihm gelesen, tatsächlich nur für ein Projekt irgendwie benutzen, aber das ist okay. Dann irgendwie durch die Bücher zu mehr geworden, als weil er machen wollte. Und vielleicht hat er damals da gesessen und hat Hilfe meiner Familie spinnt geguckt und dachte, Jupp Strunk ist ein guter Name, ich nenne mich Heinz Strunk. Ich dachte immer, der Matthias Heifpape, wie er wirklich heißt, kommt aus einem kleinen Ort in der Eifel namens Strunk und hat sich deshalb so genannt. Aber wieso dann ein deutscher Vorname? So Leute machen das doch eigentlich, dass sie sich dann französische Vornamen geben. Ja, stimmt auch. Ja, Heinz ist ja eigentlich ein amerikanischer Nachname. Ah ja, stimmt. Ja. Ah, auch international im Endeffekt. Genau. Ich habe mal Stadt, Land, Fluss gespielt mit einer Nicht-Deutschen. Ich weiß gar nicht, wo die herkam. Wir haben auf Englisch kommuniziert. Und habe dann bei Name Heinz genommen. Ja. Bei Vorname. Buchstabe H, Heinz. Und dann gab es einen Riesenstreit. Ich dachte, die geht mir gleich in die Gurgel. Das ist kein Vorname. Das ist kein Name. Das ist Ketchup. Ja. Ja. Und wie ist die Geschichte ausgegangen? Ich habe sie genagelt. Nein. Wegen Ostern oder wie ein Kreuz, oder? Ja, am Kreuz. Nee, hat sie durchgehen lassen. Ich bin wirklich an der Geschichte. Und ich habe dann gesagt, mein Vater heißt so. Nee, der heißt ja Helmut. Unser Vater heißt Helmut, aber Helmut, der Mann, der mich großgezogen hat, der heißt tatsächlich Heinz mit Vornamen. Okay. Und das hat sie mir dann geglaubt. Ja. Wieso sind wir eigentlich zu verschiedenen Ziehfamilien gekommen, als Helmut sich mal mit Hannelore so gestresst hatte, der gesagt hat, die Jungs müssen aus dem Haus? Weil Hannelore nicht ganz dicht war. Und Helmut war Bundeskanzler. Ah ja, da hat er sich immer durchgesetzt. Deswegen hat er auch den Bahnhof Montabaur, den ICE-Bahnhof Montabaur, das haben wir ja schon mal erzählt, bekommen. War das da, wo der CIA-Einsatz war? Genau, in Worms. Ach, Worms war das, ja. Ja, ich bin mir unsicher, ich mag die Geschichte eigentlich, aber wahrscheinlich habe ich sie noch nie im Podcast erzählt. Ich weiß es nicht. Und zwar, kommt mir gerade nicht bekannt vor. Hat diese Schnellstrecke Köln-Frankfurt... wurde ja sehr früh schon geplant, also diese ICE-Schnellstrecke. Die hat Hitler schon geplant. Fast, also deswegen hat er die A1 da auch in die Nähe gemacht, weil er dann die Schnellstrecke da wollte. Nein, also die ICE-Strecke wurde irgendwann geplant zu Zeiten, als Helmut Kohl tatsächlich Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz war. Und dieser Zug sollte einfach ohne Stopp durchballern halt, weil sie eine Schnellstrecke wollten. Köln-Frankfurt. Und durch welches Bundesland geht er halt hauptsächlich durch? Durch Rheinland-Pfalz. Ja. Und Kohl saß gerade bei seinem Saumagen irgendwie vom Tisch, hat darüber gelesen und hat gedacht, Moment mal Leute, die Gleise gehen ja durch mein Land, mein geliebtes Bundesland. Ich will einen Stopp in Koblenz. Und dann? Hat er es gekriegt? Nee, hat er nicht bekommen, weil die Streckenplanung dann halt einfach so langsam gewesen wäre, weil Koblenz halt am Rhein liegt und der Zug einen kleinen Bogen durch das Rheintal hätte machen müssen. Und dann hat er sich aber tatsächlich noch so durchgesetzt, dass sie als Kompromiss den ICE halt Montabaur einfach auf dem Feld in der Kleinstadt Montabaur gebaut haben, damit Rheinland-Pfalz auch seinen Stopp bekommt. Und gibt es die Strecke? Also der hält in Montabaur, Köln, der ICE. Montabaur und Frankfurt. Ja. Das ist der einzige Stopp zwischen... Also wenn du von Stuttgart diesen ICE nimmst, der fährt von München auch manchmal hoch, bis nach Köln. Aber die Schnellstrecke ist von Frankfurt Fernbahnhof, also da am Flughafen, nach Köln, hält der ICE noch einmal und zwar in Montabaur. Okay. Hey, aber in Montabaur sitzt 1&1. Die sitzen da wegen Helmut Kohl. Das kann man einfach so sagen. Ja. Die haben sich an diesem ICE-Bahnhof angesiedelt, als der ICE-Bahnhof da war. Danke, Papa. Unser Papa hat 1&1 nach Montabaur gebracht. Finde ich aber auch gut, dass du weißt, wo 1&1 sitzt. Ja, weil ich kann mich daran erinnern, wie ich mal 1&1 kündigen wollte und mit dem Mann telefoniert habe und er hat mir die Adresse gegeben, wo ich die Kündigung hinschicken. Nach Montabaur. Und ich habe, wie schreibt man denn Montabaur, habe ich ihn dann gefragt. Ah. Ja, Monta und dann wieder Katalog Bauer. Dann habe ich ihn gefragt, welcher Katalog denn? Wie, Monta Quelle? Monta Otto. Monta Neckermann? Monta Otto. Otto ist auch der letzte überlebende Katalog, oder? Ja, den gibt es noch. Big Business, habe ich mal gehört. Echt? Das ist ein Riesen, die machen richtig Geld. Okay. Aber ich kenne keinen, der... Ja, aber sonst sind ja alle gestorben. Es gab ja noch den Neckermann-Katalog, es gab Quelle. Quelle gibt es nicht mehr? Quelle gibt, glaube ich, auch nicht mehr. Oder hast du noch mal irgendwo einen Quelle-Shop gesehen? Nee. Neben dem Schlecker. Keine Ahnung. Ja. Nee, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich dachte aber von Quelle. Vielleicht gibt es eine Quelle noch. Schreibt uns doch mal in die Kommis, Kommis auf diesem toten Netzwerk Facebook. Einfach in die Kommentarspalte, ob es Quelle noch gibt. Und jetzt ja, macht das mal. Mit irgendwelchen Wassermarken oder so. Ich meine den Katalog. Der einzige Katalog, der früher auch geile Shops hatte. Und die geile Unterwäscheseite. Ja. Ja, das Einzige, was Kids von heute können da gar nicht verstehen, dass man die Unterwäscheseite als Kind so ein Mystikum war, wo man da mal heimlich hingeblättert hat. So. Oh ja. Bei Oma im Wohnzimmer. Bei Oma im Wohnzimmer. Im Schneidersitz. Sich mal kurz angegeilt hat. Oh, die hat den Quelle da, geil. Ehehygiene. Ja, war geil. Das waren noch Zeiten. Ehehygiene war geil, als man sich noch gewaschen hat. Wann stoßen eigentlich Kinder und Jugendliche auf Internetpornografie? In welchem Alter? Heutzutage. Das ist eine gute Frage, weil schon so mit bin damit ja nicht aufgewachsen tatsächlich. Weil auf Quellekataloge ist man ja schon als Vorpubertierender gestoßen und fand es irgendwie interessant. Ich glaube, das hängt sehr stark damit zusammen, wie technisch versiert die Eltern sind und wie vorsichtig die Eltern mit Medien sind. Ja, gut. Also ich glaube... Und wie technisch versiert der Jugendliche, ne? Ich glaube, wenn die Kids in ihrem Kinderzimmer auf einmal ein Notebook mit WLAN haben und alles gucken können, dann stoßen sie wahrscheinlich wesentlich früher drauf, als wenn der Familien-PC im Hausflur steht. Aber auch da sind Kinder manchmal allein. Kannst du dich an deinen ersten Internetporno erinnern? Nee, ich glaube nicht. Ich schon. Ja, echt? Ja. War schön. Ist das so eine romantische Vorstellung? Nee, es war so wie der erste Kuss bin oder so? Drüber gestolpert. Ach, du bist drüber gestolpert. Ja. Dachte, holy fuck. Okay. Okay. Also ich hatte vorher schon... Warst du da schon aufgeklärt? Also wusstest du, ja, wie ja, das geht? Ja, da war ich schon geschlechtsreif. Okay. Also, aber also vorher gab es schon Pornos in gedruckter Form. Ja. So, das hat man sich rumgereicht in der Schule. Ja, so normale Heftchen. Heftchen, auch, ja, ja. Das ist ja eher Aktfotografie. Nee, gab auch Pornoheftchen. Ach so richtige. Ja, genau. Okay. Und das war war schon sehr interessant. Die waren heilig, die Dinger, wenn man da mal eins geklaut hatte bei irgendeinem Lottoladen. Und da war mal der King in der Klasse. Man musste ja auch klauen. Also das ist ja, du hast sie ja nicht gekriegt. Ja, der Trick war, eine Fernsehzeitung kaufen und da dieses Pornoheft, also ein Pornoheft reinlegen in die Fernsehzeitung und dann die Fernsehzeitung kaufen. Da, als Werbebeilage halt einfach. Also in Fernsehzeitungen sind ja ständig Werbebeilagen drin. Ja, das ist also ein dünnes Pornoheft in so einer dicken TV-Spielfilm, das merkt ja keiner. Ja. Genau, deshalb, Pornos waren mir schon ein Begriff, aber im Bewegtfilm noch nicht, nie gesehen. Und dann habe ich es mal zufällig im Internet bin über einen drüber gestolpert und dachte, das gibt's also in diesem Internet. Ja. Seitdem mag ich das Internet. Ich mag das Internet nicht mehr. Also, wir haben uns auseinandergesetzt, dieses Internet und ich. Es gibt eigentlich jetzt nur noch Pornografie und Nazis. Niemand nutzt der Internet auch gar nicht mehr so bewusst, weil der Browser ja auch häufig. Also, Internet ist ja zum Beispiel auch Netflixen. Aber das nimmt man ja nicht so wahr als Internet. Also, du würdest ja niemals sagen, ich habe Internet gesurft, wenn du einen Film auf Netflix gesehen hast. Ja. Weißt du, was ich meine? Also man, ja, stimmt, man entfernt sich so ein bisschen vom Internet, weil man das Internet nur noch als hinterliegende Technik, irgendwann verschwindet das Internet, weil man weiß gar nicht mehr, wo die Daten herkommen, weil es einem einfach vollkommen egal ist. Ja, Internet ist so, halt wie so bewusst wie, oh, wenn ich mich jetzt einwähle, dann kann keiner mehr telefonieren im Haus oder so. Ja, Internet ist halt wie Strom. Oder Wasser. Oder eine Heizung. Ja. Also, wenn irgendwas davon ausfällt, wird man völlig wahnsinnig. Ich hatte neulich das Ding, dass ich 2 Tage kein Netz hatte hier in meiner Bude. Kein Internet. Gut, und dann habe ich irgendwie in meiner Vodafone-App mal geguckt, was kostet hier ein paar Gigabyte. Und dann gab es irgendwie einmal im Monat, kannst du bei meinem Vodafone-Vertrag, Vodafone, beste Firma der Welt, 100 Gigabyte bezahlt. Ja, klar. 100 Gigabyte konnte ich mir. Das hast du dann nur einen Tag, 100 Gigabyte. Einen Tag 100 Gigabyte? Ja. Das ist so der. Also kompletter Schwachsinn. Ja. Also ich hätte es gern für den Monat. Das ist eigentlich wie Flatrate-Saufpartys so irgendwie. Ja, das war ganz komisch. Du könntest aber über die Woche verteilen. Aber das war gut, weil ich war nämlich krank, lag krank darum und hatte kein Internet. Und das macht dich ja völlig wahnsinnig. Das ich war, bitter, ich, ja. Ich war bereit, mehrere hundert Euro auszugeben. Ja, für. Das ist aber wirklich bitter. Krank ohne Internet ist fies. Aber ich habe tatsächlich irgendwie 20 Gigabyte verbraten an diesem Tag. Es geht echt schnell. Ja, wenn du erstmal den Fernseher drüber laufen lässt, in HD. Ja, deshalb sind diese Angebote, es gibt ja irgendwie auch von Vodafone auch natürlich, du kannst normales Internet abschaffen und dir so eine Box kaufen, wo du halt LTE, 4G Internet aus dem Himmel kriegst. Nicht mehr aus der Leitung, sondern aus dem Himmel. Himmelnet. Hast aber nur, glaube ich, 100 Gigabyte im Monat, was zu wenig ist. Ja, stimmt. Ja. Das ist wirklich zu wenig. Wenn du in 4K streamst, dann auch mit 60 Frames, das sind dann, ist dann eine Stunde. Fatz. Eine Stunde Film ist schon, was weiß ich, 10 Gigabyte oder so. Fatz. Fatz ist ein Gigabyte weg. Mit jedem Fatz. Ja. Weißt du, so alle 7 Sekunden. Auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Alle 7 Sekunden wird auf der Welt ein Kind geboren. Und genauso ist halt alle 30 Sekunden Fatz ist ein Gigabyte weg. Und alle 2 stirbt eins an Hunger. Ja, so Betroffenheitswerbespot. Um ein bisschen gute Laune reinzubringen. Deswegen habe ich extra Kind geboren gemacht, weil ich heute die schlechte Laune dir zulassen wollte. Und jetzt sind wir betroffen. Wir brauchen die Balance. Apropos Balance. Oh, Luftbalance? Mir fällt eigentlich gar nichts drauf ein. Aber wir haben einen neuen Abbinder. Oh ja, da bin ich gespannt. Und eine neue Rubrik. Die ist mir nämlich aufgefallen, weil ich die letzte Zeit mich sehr mit Wörtern beschäftigt habe. Ah ja. Und da ist mir die Rubrik eingefallen, die wahrscheinlich jetzt kommt. Der hässliche Plural des Monats. Ja. Die Rubrik ist mir eingefallen, weil ich über ein Wort gestolpert bin. Und gibt ja schöne Plurale, wie zum Beispiel Pluräle heißt es. Der Plural von Plural, Pluräle ist. Pluranten. Pluranten. Und man sehr schön über den Plural auch häufig diskutieren kann. Aber es gibt auch welche, die einfach falsch klingen. Und der erste Plural des Monats, hässliche Plural des Monats, den ich mitgebracht habe, ist Fokusse. Fokusse. Das ist der Plural von Fokus. Ach, hätte ich gar nicht gedacht. Ja, ich wollte nur nochmal eingrenzen, weil könnt ihr auch Krokusse. Fokusse. Ich hätte da eher erwartet, was wie Foki. Foki hätte ich nämlich auch gedacht. Foken. Oder Foken. Hätte schon komisch geklungen, aber der korrekte Plural ist tatsächlich, und ich habe dem Duden nachgeschlagen, Fokusse. Es gibt auch keinen anderen richtigen. Wie oft bei Pizza ist Pizzen, aber Pizzas ist erlaubt. Nee, der korrekte Plural von Fokus ist Fokusse. Und er klingt einfach, ich finde, er klingt nicht schön. Fokusse. Er heißt Fokusse. Ja, ja. Was fändest du besser? Ich fände Fokusse besser, weil dann wäre wie Kuss und Küsse. Aber der Fokusse ist korrekt. Fokusse. Naja. Bisschen enttäuschend. Ich finde es nicht so dramatisch, glaube ich, wie du. Aber klingt ein bisschen falsch. Ja, hätte ich jetzt einfach auch nicht erwartet. Deswegen auch der hässliche Plural. Klingt ein bisschen falsch. Der hässliche. Hast du noch mehr mitgebracht? Nee, gibt hier immer nur einen des Monats. Deswegen habe ich nur Fokusse mitgebracht. Ja. Okay. Es gibt auch nicht jeden Monat einen neuen. Nee. Vielleicht kommt die Rubrik auch nur in dieser Folge, aber alles andere wäre auch vermessen gewesen. Ja, wir können ja ein paar nominieren für nächsten Monat. Die müssten wir dann aber erst recherchieren. Ja. Vielleicht, wenn wir über hässliche Plurale stolpern, können wir sie auch einfach mal in Rennen werfen. Ja. So. Also ich nominiere für nächsten Monat den Plural von Dom. Und der wird Döme? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Er ist wahrscheinlich hässlich. Da gibt es einen ganz schlechten Witz von Ulm in der Figur des Knut Hansen. Der hat doch immer hier dieser mein neuer Freund gemacht. Und Knut Hansen ist ja hier dieser Norddeutsche hier, der immer so redet. Und der bringt mich einmal einen Witz mit dem Dom. Was ist der kleinste Dom der Welt? Kondom. Ein Stehplatz. Ah ja. Ja. Aber du hast die Pointe schon vorgelegt. Ja, ja, sorry. Sehr gut. Ja. Ich hab, aber der ist alt. Der ist richtig alt. Der, ist richtig der bringt alt. Ja auch immer nur schlechte Witze. Okay. Also Knut Hansen. Aber da ich nominiere ich auf jeden Fall Dom. Ohne den Plural zu kennen. Ja. Ja. Ich denke mal, er wird hässlich sein. Weil was soll da rauskommen? Doms, Domen, Dome, Domen, Döm, Döme? Dömsen. Donny Dömsen. Wäre ein guter Künstlername. Kirchen. Vielleicht ist der Plural von Dom einfach nur Kirchen. Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht. Wir wissen es nicht. Wäre auch schön, der hässliche Singular können wir dann bei Folge 5000 machen. Das hatten wir doch schon mal, oder? Hässliche Wörter einfach. Hässliche Wörter, ja. Aber es gibt ja zum Beispiel interna, ist ein schönes Wort. Aber das ist ja der Plural. Und internum ist der Singular. Und internum klingt, ich würde doch niemals dieses internum ausquatschen. Man würde niemals den Singular benutzen. Stimmt. Also man geht immer davon aus, dass mehrere interna sind. Ich hatte neulich mehrere Traumatas, habe ich irgendwo gehört. Das ist auch ein Traumata, zwei Traumata. Ja. Das ist so RTL-Sprech. Inka Bause redet so. Ja, ja, aber, will schlau klingen, aber verbockt's dann. Ja. Forget about the S. Exactly. Ja. Ich hatte neulich eine Wette verloren wegen beim Thema Plural jetzt. Ich habe gewettet. Weißt du den Plural von Penis? Dadurch, dass du gesagt hast, du hast die Wette verloren, mein Tipp wäre Penisse. Einfach ganz simpel. Er hat die Wette gewonnen, ja. Mein Gegenüber hat Penisse gesagt. Ich dachte, das heißt Penen. Ich war mir sicher. Du warst dir sicher, dass Penen heißt? Ja. Warum denn Penen? Weiß ich nicht, weil ich es irgendwo mal aufgeschnappt habe. Und dann habe ich gegoogelt und gegoogelt und gegoogelt und kein Penen gefunden. Ja. Nee, Penisse ist, glaube ich, aber es ist auch ein hässlicher Plural eigentlich. Hässlicher Plural, vor allem, weil da kriegt es ein Doppel-S plötzlich. Ja, aber Penis. Das ist ja auch bei Fokus so. Ach, das schreibt man mit Doppel-S? Das schreibt man auch mit Doppel-S. Ach du Scheiße, deshalb, okay. Ja. Ja, ich habe jetzt auf jeden Fall eine Aversion gegen Penisse. Aber das ist genau die gleiche, der passt sehr gut auch zu Fokus. Also der Fokus verhält sich zum Plural wie der Penis zu seinem Plural. Das ist einfach genau das gleiche. Vor allem hat mich die Wette irgendwie 6 Euro gekostet. 6 Euro? Ja, für also einen Penis? Nee, für mehrere Penisse. Ja. Nee, wir haben um ein Bier gewettet und das war in Irland. Und in Irland ist Bier sehr teuer. Habe ich auch schon mal gehört. Und deshalb war es dann gleich 6 Euro, so ein scheiß Bier. Ja. Weil mein Gegenüber dann hat sich natürlich auch ein schön teures Bier ausgesucht. Die Sau. Dieser Hund. Ja. Der heißt übrigens, sein Spitzname, Dildo. Ein traumhafter Spitzname. Ja, der arme Kerl. Naja, gibt schlimmere Spitznamen, aber wenige, glaube ich. Obwohl, ich habe letzten Südafrikaner kennengelernt. Und wie ist lustiger der? Mensch. Und sein Spitzname ist tatsächlich Wixi. Wixi? Ja, und der ist in Südafrika natürlich überhaupt gar kein Problem. Aber ja, in Deutschland finden ihn alle lustig. Wie heißt er wirklich? Wickes. Wickes, okay. Ja. Mit Vornamen? Ja. Wickes. Mit Nachnamen Heinz. Wickes Heinz. Wickes Heinz. Ernsthaft? Nein. wollte nur thematisch. Kenne ich seinen Vornamen, Nachnamen aber ich mein, mit, aber ist ja eine reale Person ist, ja. Ein Anglo-Nachname Heinz gibt's ja. Ja. Wobei die meisten weißen Südafrikaner ja eigentlich so niederländische Wurzeln haben. Ist er weiß? Er ist weiß. Boah, endlich kann man mal, man stellt immer, das sagt man oft dazu, oder das machen viele Leute. Was? Bla, nachher kommt noch ein Kumpel, der Jack, der ist schwarz, sagt man dann oft dazu. Sag mal in Südafrika oder was? Nein, auch hier. Sag mal. Fällt mir öfter auf. Oder der ist schwul. Oder immer wenn er irgendwas Besonderes hat, also Minderheiten vertritt, dann sagen viele Leute das dazu. Ist vielleicht nicht in unseren krassen intellektuellen Kreisen. Ja, aber. Aber es gibt echt Leute. Hey, nachher kommt noch mein Kumpel, bla bla bla. Der ist schwarz. Das ist wie so eine vorauseilender Gehorsam in Stereotypen und Vorurteilen. Mhm. Behandle ihn bitte normal, weil er ist ein bisschen anders. Ich will jetzt schon mal sagen, dass er ein bisschen anders ist. Oder nicht, dass du nachher erschreckst, wenn er dann reinkommt. So, ja. Ich warne dich schon mal vor. Alter, scheiße. Warum hast du denn nicht gesagt, dass der schwarz ist? Ich hab mich so erschrocken. Hättest du nicht mal was sagen können, dass hier ein Moor reinkommt? Das ist tatsächlich so Kartoffelland, ne? Ja, also aber das ist ja, also es fällt mir oft auf. Stimmt, ja. Und ich frage dann immer, oder auch wenn jemand homosexuell ist, wird es oft dazu zugesagt vorher. Vor allen Dingen, weil man sich da auch so erschreckt beim ersten Zusammentreffen natürlich. Homosexualität sieht man den Leuten ja, die sind ja wie eine blinkende rosa Lampe. Natürlich siehst du als erstes, Gott, warum hast du mich nicht vorgewarnt? Hättest du doch jetzt gesagt, dass der schwul ist, dann hätte ich den ganz anders behandelt. Diesen Reflex kenne ich auch vorher schon, die Hauptminderheiteneigenschaft mal zu nennen, als wäre das eine wichtige Information, die du vor dem ersten Treffen brauchst. So. Ja, ich habe mir angewöhnt, jetzt öfter nach der Hautfarbe zu fragen, wenn jemand über jemanden redet. Einfach um mal den Finger in die Wunde zu legen. Ja, genau. Ja, finde ich schön. Also wenn bei Leuten, die das erklärst machen, du denn dann auch danach, warum du das getan hast, oder machst du das einfach so? Die Leute, so, Leute, die das sagen, die verstehen das sowieso nicht. Also Leute, die dich vorwarnen, dass jetzt gleich ein Schwarzer reinkommt, denen brauchst du das auch nicht mehr zu erklären, glaube ich. Ja, aber wäre ja eigentlich vielleicht mal ganz gut. Immerhin sind sie mit Schwarzen befreundet, ne? Ja, okay. Ja. Ja, wenn du dreimal diesen Gag machst und welche Hautfarbe hat der, ich glaube, dann haben sie es auch Stimmt, gecheckt. Ja. Ja. Ach, deshalb, du bist wie der stete Tropfen. Ja, ich bin einfach so ein guter Mensch. Auch. Ja, ja. Ja, deswegen machen wir den Podcast. Will ich auch hier nochmal betonen. Ja. Du bist ja wie der weiße Engel, der immer auf meiner Schulter sitzt. Immer wenn ich irgendwas Böses machen will, taucht er auf meiner Schulter. Und jetzt darf ich die kleine verniedlichende Version sagen, weil das ist nicht du, Peter, sondern taucht ein kleiner Petier auf und sagt, willst du das jetzt wirklich machen, Jean-Paul? Echt? Ja. Okay. Und wer ist der Teufel stellvertretend? Christian Lindner. Oh Gott, der hängt immer auf deiner Schulter rum. Christian Lindner hängt immer auf meiner Schulter rum, ja. Aber in schwarz-weiß. Er ist zum Glück nur schwarz-weiß. So wie auf seinen Wahlplakaten. Also du bist farbig. Okay. Aber Christian Lindner ist schwarz-weiß. Unsere Hörer, die uns gar nicht kennen, wissen die eigentlich unsere Hautfarben und unsere sexuelle Orientierung? Ja, nur die 46, die auch bei Facebook sind. Ah, weil alle anderen... Ach, stimmt, es gibt bestimmt ganz viele, die gar nicht wissen, was... Aber wir machen auch gar keine Werbung für unsere Facebook-Seite, weil ich will da eigentlich auch gar keine Likes mehr haben. Nee, so. Weißt du, der Problem ist ja auch, wenn 5 Leute einen Daumen hoch geben, dann sagt dir Facebook schon so, schalt doch mal eine Werbeanzeige, um mehr Leute zu erreichen. Also nochmals die Leute, die dich mögen, sehen, wenn du zeigst, ey, da ist eine neue Folge online. Und Spotify macht das ja automatisch einfach, da klickt man halt ab und zu drauf. Ja. Und von daher ist das ganz gut. Aber Christian Lindner hat mich auch auf eine Idee gebracht. Ich habe mir nämlich letztes Mal so eine Liste gemacht von Leuten, die auch, weil wir so oft Horst gedisst haben, die auch ein bisschen komisch sind, so wie Christian Lindner oder Andi Scheuer. Also, sag mal, vielleicht auch, aber da ist auch wieder ein CSU-Politiker dabei. Aber es gibt schon sehr viele Opportunisten in der Politik. Und dann hatte ich aber dahinter noch zum Beispiel der gute alte Deutsche Bank-Chef Ackermann, früher auch. Jupp Ackermann. Und Gianni Infantino, den ich letztes Mal im Interview gesehen hatte. Wer war das nochmal? Der FIFA-Chef. Ach mit so. Dieser Glatze, der auch so unsympathisch aussieht. Ja, ja. Der sieht schon so korrupt aus. Und alles, was er erzählt, da merkt man halt einfach immer so, ja, du hast eine Hidden Agenda und die scheint so durch, einfach wenn du das erklärst. Also, ja, so Menschen, irgendwie machen die mir Angst. Und zeitgleich finde ich sie aber auch lustig. Also, das ist eine Mischung aus Angst und lustig. Ja, ohne die ganzen Trottel wäre es ja auch langweilig. Ja. Und dann ist mir noch aufgefallen, die schlimmste Vornamenkombination, die es überhaupt gibt, ist Franz Josef. Strauß. Und Franz Josef Wagner, dieser Kolumnist von der Bild-Zeitung, wo eigentlich immer ein sexistisches oder rechtspopulistisches Gemurmel rauskommt, wenn der, also Post von Wagner heißt die Rubrik. Post von Guck Wagner. Da mal einfach nach. Okay. Also das ist eigentlich wie Kevin Russell von den Onkels zuhören und er will aber intellektuell tun. Also die Meinung ist Kevin Russell von den Onkels, aber eigentlich will er Jürgen Habermas oder sogar Kant sein, von dem wie er schreibt. Ja, this joke was for British people. Visit Potato Pool. Potato Pool. Potato Pool. .eu. You're looking for a German wife? Potato Pool. You're looking for a German husband? Potato Pool. Jetzt haben wir den jetzt habe ich dich unterbrochen. Ja, er will sein wie Kant. Er will Kant sein, aber Kant. Er ist Kevin. Und deswegen versucht er wie Kant zu schreiben, aber kommt bei einer Meinung von Kevin raus. Und deswegen, okay. Ja. Trinkt ja auch 8 Liter Jägermeister am Tag und 12 Gramm Koks. Macht das der, deswegen hat er auf der Autobahn, also der andere, der gefahren ist und Kevin Russell auf dem Beifahrersitz, diesen Unfall gehabt. Kann sein. Auf der Autobahn. Weiß ich nicht. Nee, aber es steht in Wikipedia, im Kevin Russell Beitrag steht irgendwas von 7,5 Liter Jägermeister am Tag. Ach, da wollte er sich doch nur fühlen wie Lemmy, aber hat die deutsche Plörre genommen. Also, Lemmy hat ja auch nur Whisky getrunken. Jack Daniels. Aber ein Onkel darf ja kein Whisky trinken, deswegen hat er halt Jägermeister genommen. Klar, es ist das Jägers Ehrenschild, dass ja. Er beschützt sein Tier und Wild. Das steht auf der Flasche, genau. Das, ja. Da ist so ein Spruch ja. Einmal rum. Aber ist ja schon mal gut, dass er nicht irgendwie Bärensen saurer Apfel oder so sich 9 Liter am Tag reingezogen hat. Wirklich? 10 Liter waren es. 10 Liter saurer Apfel. 11 Liter Jägermeister jeden Tag hat er getrunken. War in deiner Jugend eigentlich auch so verbreitet, diese Bärensenflaschen, saurer Apfel und Apfelkorn? Wir hatten eine kurze Phase nur. Es war aber nicht so ein Riesending. Also ich glaube, das war ein bisschen vor mir. Ich glaube, bei uns war da auch so eine kurze Phase, aber das waren die gefährlichsten Schnäpse, glaube ich, weil sie der Jugend, also weißt du, du bist noch nicht fähig, eigentlich einen vernünftigen Schnaps zu trinken. Ja. Aber dieser Likör vermittelt dir ja, ach, hier ist ja gar kein Alkohol drin. Ja, also das sind so die gefährlichsten, ja. Also was bei uns ein Riesending war, die Einstiegsspirituose war Kleiner Feigling. Kleiner Feigling war das. Das war ein Riesenhype damals, als ich so 14 war. Ja, kenne ich aber auch noch. Und zwar Kleiner Feigling, aber in großen Flaschen, weil billiger. Ja, ja, klar. Nur 7er Flaschen da. Ja, ja. Dieser komische Hut drauf. Lila Deckel. Ja. Ja. Die haben die Sierra Tequila-Sache, was ja auch schon ein ganz schlimmer Tequila eigentlich ist. Ja. Mit dem Hut haben sie auf die Feigling-Flaschen gemacht. Ach, das soll ein Hut sein? Ich glaube, eine Mütze halt. Ach so. Eine hippe Mütze, ja. Okay. Ja, wir haben das dann geklaut bei Schlecker natürlich. Bei Schlecker in der Fernsehzeitschrift. Ich habe hier nur die TV-Movie. Ja, da gab es mal einen Riesenskandal bei uns in der Schule, weil die Jessica hat, die war glaube ich schon 16, die ist dreimal sitzen geblieben und hat dann für alle Kleiner Feigling so eine Packung 10 Klopfer gekauft. Oh. Und die haben uns dann reingeschraubt in der Mittagspause. Und Michael hat es gepetzt, seiner Mama. Oh Gott. Und Michaels Mama hat es dann den Lehrern gepetzt und dann gab es einen Riesenaufstand. Siebte Klasse. Fucking Jessica. Über die hat damals auch Joshua Caddison, das muss ja ungefähr die gleiche Zeit gewesen sein, dieses Jesse, got a picture. Kenne ich alles nicht. Okay, das mit den 90er. Ich kenne den Song noch. Ja. Wie hieß der Caddison? Joshua Caddison. Nie gehört. Nee. Der Filmsohn von David Hasselhoff, Mitch Buchanan, hatte nämlich auch eine Gesangskarriere. David Hasselhoff nie gehört. Okay. Baywatch nie gehört. Kennst ich bin du? Jahrgang 1998. Ich kenne sowas nicht. Ach so. Ah. Hast du auch nie Airwolf gesehen, gell? Nee. Ich habe Fabrics geguckt. Fabrics. Und Unendlich Freitag. Endlich Freitag. Das war dein Tag. Das war mein Scheiß. Und keine Ahnung, Mann. Ich bin out of 2000er Serie. Ja. SpongeBob. Ach, ich wüsste mal gern, was die Schauspieler, vielleicht konnten wir uns da mal drum, waren ja alles so 17-Jährige vor 10 Jahren. Die müssten mittlerweile ganz lustig sein. Die Schauspieler Freitag. Von Endlich Freitag waren so zwischen 13 Endlich und 17. Endlich Samstag hieß es. Freitag. Endlich Samstag. Samstag. Zwischen, oder Endlich Freitag? Weiß ich gar nicht mehr. Endlich Samstag, glaube ich. Die müssten ja mittlerweile auch mittelalte Twins sein. Da wäre mal ein toller Gast. Ja. Also einer von den Schauspielerinnen oder Schauspielern aus. Schreibt uns doch einfach mal in die Kommentare, wenn ihr bei Endlich Samstag mitgespielt habt. Genau. Ihr seid herzlich eingeladen. Jeder von Endlich Samstag, jeder aus dem Cast von Endlich Samstag, der Musikserie aus Bamberg, ist herzlich bei uns eingeladen. Wir würden gern mit euch quatschen, was ihr heute so macht und wie die Dreharbeiten damals waren. Oder auch die Jungs von Fabrics könnten auch mal vorbeikommen. Die Jungs von Fabrics sind Weil das hat auch in Stuttgart gespielt. Okay, ja, das war super. War irgendein Jugendhaus in Stuttgart, glaube ich, war da das... Thema. Okay, wahrscheinlich Juha West. Na, ja, können wir beim Live-Podcast dann aufklären. Können wir mal gucken. Ja. Wurde Fabrics wirklich im Juha West gedreht? Ich also, vermute ja. Das war ganz schlimm. Das waren lauter so 12-jährige Stuttgarter Kinder, okay. Die ihr Schwäbisch unterdrücken mussten. Oh, ganz, ganz fies. Gab aber auch eine Serie aus Stuttgart, die auch in Stuttgart gespielt hat, ähnlich wie die Pfefferkörner in Hamburg. Gab es in Stuttgart auch so ein Detektivteam, ein Kinderdetektivteam? Ja, das ist, glaube ich, Fabrics. Hießen die Fabrics? Also Fabrics hieß, glaube ich, dieses Jugendhaus, aber die haben bestimmt auch Rätsel gelöst. Ja, ja, die saßen nämlich mal auf dem Weinberg am Bismarckturm da in der Nähe, beim chinesischen Garten. Vielleicht da hatten die so eine Detektivhütte. Ja. Ich weiß aber nicht, wie die Serie hieß. Vielleicht hieß sie Fabrics? Also das war also eine Kinderkanalproduktion. Das wahrscheinlich war so, hat Chris der Berg, unser Gast, der heute bei Helmut Kohl spielt, auch damals da mitgespielt und war noch so ein kleiner, netter Junge. Mit Vollbart. Ja, mit Vollbart natürlich. Siebenjähriger mit Vollbart. Ja, und wahrscheinlich hat er Polizist gespielt, weil er passt einfach zu Chris der Berg. Fabrics. Ja, das ist alles auf dieser Welle von Schloss Einstein geritten. Ah ja. Dieses Fabrics. Alles ist. Ich habe mich damals mal informiert, ob man bei Schloss Einstein irgendwie mitspielen kann. Okay, warst du Fan? Machen kann. Nee, ich fand nur die eine ultra hot. Geil. Also ernsthaft, richtig. Ja. Also wie man halt... So hatten wir ja schon kleiner öfter, junge Crush. So das hatten wir ja schon öfter erörtert, ja, dass man sich früher mehr in Leute im Fernsehen verliebt, ja, hat. Ja, was heute eigentlich gar nicht mehr passiert tatsächlich. Ja. Ja. Weil entweder liegt es an unserem Alter oder man macht es einfach nicht mehr. Wahrscheinlich liegt es daran, dass liegt am Alter. Ich glaube, ja. Und in die eine von Schloss Einstein war ich hart verliebt. Die hat später richtig Karriere gemacht. Ich verrate mal nicht, wer. Okay. Aber wer es kennt, der... Die Biologielehrerin, die damals 55 war. Nein. Das war eine... die hat damals eine Jugendliche oder halt eine Schülerin. Ja. Also ist ungefähr so alt wie ich oder vielleicht ein, zwei Jahre älter. Aber du wolltest dich da in den Cast wanzen, um sich... Ich hab mal gegoogelt dann tatsächlich. Okay. Oder gejahut noch. Wie weit bist du gegangen? Oh Gott, wo ist denn das? In fucking Berlin? Nee. Okay. Nee. Da habe ich dann aufgehört. Okay. Also ich habe geguckt, ach so, dann muss ich nach Berlin ziehen. Ich bin auch erst 13. Zack, Liebe vorbei. Ja, dann habe ich halt, habe ich die Sache selber in die Hand genommen. Gejahut sagt auch kein Mensch. Also die Suchmaschine. Alta Vista war meine Go-To-Suchmaschine. Es gab auch tatsächlich... Ganz am Anfang des Internets habe ich immer Leikos benutzt. Die hat einen schwarzen Hund als Logo. Das war eine deutsche Firma sogar. Ist aber dann irgendwann von Google einfach verdrängt worden. Alles. Ich habe mir damals keine Gedanken gemacht, wäre ich Leikos. Gibt's Leikos, auch noch. Leikos ist noch da. Die ganzen Seiten gibt es noch. Yahoo gibt es auch noch. Dann benutze ich ab heute wieder Leikos. Wahrscheinlich nutzen die einfach die Google-Ergebnisse. Und Google weiß alles. Aber ich kann den schwarzen Hund anschauen, anstatt die Buchstaben. Schöner Labrador. Ein schöner Deutscher Labrador. Ich habe jetzt auch den Witz gemacht, ein Labradudel, und dachte, ich spreche Labrador lustig aus, aber es gibt die Hunderasse Labradudel auch. Das ist halt eine Kreuzung aus dem Labrador und einem anderen Google. Hund. Und Google, genau. Aus Leikos und Google. Der bellt mit so einer verzerrten Hundestimme, weißt du, als wäre das so Alexa oder Siri oder so. Wie heißt die Google-Frau? Bernd. Ah ja. Es gibt eine Google-Frau? Ja, die Stimme. Kannst du auch, hey Google, und dann... Es gibt ja Siri, Alexa und... Ja, wie heißt die Google-Stimme? Also Google ist ja auch ansprechbar. Ja. Die nennen sich wahrscheinlich Frau Google. Madame Google. Ja, ich glaube, die Geschichte habe ich schon mal erzählt im Podcast. Ich kann mich... Weißt du noch, wie du auf Google gestoßen bist? Ich glaube, ich habe das schon erzählt. Du hast viel mehr Interneterinnerungen als ich. Ich bin immer blind rumgesurft, weißt du? Nee, meine Großmutter hatte mich angerufen und hat gesagt, Peter, schnapp dir mal einen Stift und ein Blatt. Ich habe eine neue Suchmaschine gefunden. Das hast du tatsächlich noch nie erzählt. Doch, ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt. Echt? Okay. Oder privat, egal. Hat sie wirklich. Peter, ich habe eine neue Suchmaschine im Internet gefunden. Das ist die beste bis jetzt. Schnapp dir mal einen Stift und ein Blatt. Die heißt Google. Ja, Oma, ich will jetzt eigentlich lieber spielen. Jetzt, pass auf, jetzt schreib das mit. Das ist wirklich gut. Das Google heißt das. Da schreibt man G-O, also dann hat die mir das buchstabiert. www.google.de. Und dann habe ich das auf diesen Zettel hätte ich eigentlich mal aufheben sollen. Ja, das ist echt geil. So. Ja. Du schreibst auf einen Zettel Google. Ja, genau. Ja. Ich krieg von meiner Großmutter eine Suchmaschine empfohlen. Was weiß ich, 1998 vielleicht. 2000 vielleicht. Und jetzt ist es die fucking größte Firma der Welt. Wer ist Trendsetter Peters Oma. Helga, Oma Helga. Oma Helga hat Google groß gemacht. Oma Helga hat Google groß gemacht, zumindest bei mir in der Familie. Und wahrscheinlich hat Oma Helga das nämlich im Mittagsmagazin oder im, bei Volle Kanne der Morningshow gesehen auf dem ZDF. Nee, meine Großmutter war tatsächlich, also lebt leider nicht mehr, aber sie war damals wirklich up to date mit Internet. Internet echt? War ihr Ding. Ja. Okay, die war so eine richtige early Helga. Ja, genau. Ja. Also sie war Silver Surfer. Aber sie war internetaffiner als junge Leute damals waren. Ja. Ach, die hat damit. Ja. Auf jeden Fall hat die mir Google empfohlen. Finde ich ziemlich witzig. Ist es tatsächlich? Und es ist kein Bullshit jetzt. Also, es ist wirklich passiert. Wir haben hier noch. Oma Helga. Grüße gehen raus. Geschichten erzählt. Irgendwie. Grüße gehen raus an Oma Helga. Mh. Da habe ich mir eine Zigarette drauf verdient. Apropos Rauchen. Hast du gewusst, dass Rauchen 9 von 10 Lungenkarzinomen auslösen kann? Das steht doch da auf deinem Päckchen. Ja. Ja. Fun Fact. Fun Fact. Ich wollte mal ein Fun Fact dran. Ich habe kein Thema mehr, Peter. Hm. Ich habe kein Thema mehr. Gar keins mehr. Wie viel Uhr ist denn jetzt? Hey. Sollen wir nochmal ein kleines Päuschen machen und dann vielleicht nochmal 10 Minuten Tschüss sagen? Wird einfach auch schön. Ja, ich kann noch du kannst Material. Noch. Dann machen wir doch einfach ein kleines Päuschen, weil ich muss mal meinen Spargelpipi wegbringen. Oh ja, nicht hier rein. Ja. Platsch, platsch. Platsch, platsch. Wir sitzen tatsächlich in der Wanne. Wir nehmen in einer Wanne auf. Okay, wir ballern jetzt irgendeinen geilen, super Disco-Track und dann... Ja, irgendeinen harten Beat. Einen harten Beat. Ja, Mann, irgendwas zum Kopfnicken. Ein Beat, Alter. Also jetzt wird Kopf genickt. Bis gleich. Beat. Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Also die laufen alle frei rum, weder in Ketten gefesselt und auch mit irgendwelcher Büserkappe am Kopf. Also das habe ich noch nicht gesehen. Also, aber jetzt ist der Arjen Robben da und jetzt... Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Also da ist schon einiges im Entstehen. Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Aber man sieht, Louis van Gaal, er ist immer noch auf der Suche. Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Also da ist schon einiges im Entstehen. Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Aber man sieht, Louis van Gaal, er ist immer noch auf der Suche. Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Also da ist schon einiges im Entstehen. Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Aber man sieht, Louis van Gaal, er ist immer noch auf der Suche. Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Pumpt rein. War geil. Ja. Wie war die Farbe deines Urins? Spargelig. Spargelig. Ja, weiß. Weiß. Weiß. Weißer Spargel. Weiß wie dein T-Shirt. Weiß wie mein T-Shirt, ja. Ich finde es mutig von dir, dass du weiße T-Shirts trägst. Ist ja ein Longsleeve, außerdem ist ja jetzt im Mai irgendwie wieder Winter. Ich habe ja noch einen Zipper drüber nachher, wenn wir rausgehen in die City, in die Stadt zum Schwofen. Okay. Weil weiß macht fett. Ja, macht es. Und du siehst wirklich fett aus. Ja, ich weiß. Nein. Ich weiß. Das war ein Witz. Ich weiß. Ich weiß. Ja. Noch eine Sache, weil ich wieder von deiner Toilette komme und unsere Pausen beim Podcast immer relativ lange dauern. Das liegt daran, dass dann, wo ist Waldo? Oder auch, du hast die Originalversion auf der Toilette. Where's Wally? Where's Wally? Ist Wally? Die britische. Ah, und wie heißt der in den USA? Where's Waldo? Waldo. Okay, also Waldo, nee, Walter ist im Deutschen, Walter, wo ist Walter? Waldo, Amerika genau. Und Wally, ah, ja, genau. Großbritannien. Also die britische Version auf der Toilette hast und ich mir jedes Mal vornehme, wenn ich auf der Toilette bin, einmal mindestens Wally gefunden zu haben, bevor ich dann wieder aufstehe. Und? Diesmal war ich relativ schnell. Ja. Sehr gut. Genau. Und jetzt haben wir noch einen zweiten Punkt aus der Pause mitgebracht. Wir haben noch zwei Büchsen Bier hier, einmal Astra. So sagt man das auf Schwäbisch und einmal Stuttgarter Hofbräu. So sagt man es auf Hamburg. Was ist dein favorisiertes? Ich nehme Stuttgarter. Ah, Mist. Hätte ich auch genommen. Nee, dann nehme ich das. Nee, Astra. Komm. Okay, aber wir lassen jetzt den Hörerinnen und Hörern offen, wer welches hat. Das können wir vielleicht hören. Zum Wohl. Warte, jetzt trinke ich. Und jetzt trinke ich. Könnt ihr mal raten. Ja, ratet mal. Schreibt uns doch in die Kommis, bei StudiVZ. Und Twitter. Und Twitter. Ich habe ja tatsächlich überlegt, ob wir uns einen Instagram-Account machen und habe mich dann tatsächlich dagegen entschieden, weil wir sind ein Podcast. Also eigentlich, ja. Also unsere Facebook-Seite ist schon tot. Warum brauchen wir jetzt noch ein soziales Medium, was wir bespielen? Wir könnten ja einen Soundcloud-Account machen. Ein Soundcloud wäre super. Oder ein Spotify-Account. Ja, Spotify macht tatsächlich als Podcast tatsächlich am meisten Sinn, wie wir jetzt gemerkt haben. Ist halt kein Social Media. Ist halt kein Social Media. Ist aber auch egal. Ja, ach, Social Media, komm, das ist vorbei. Social Media ist vorbei. Podcasts sind das neue Social Media. Wenn ihr mit uns interagieren wollt, macht euren eigenen Podcast und antwortet in eurem Podcast über unseren Podcast. Ganz wir klar. Reden einfach nur noch mit anderen Podcasts, so wie wir das mit unseren Freunden Forever Freitag schon tun. Exakt. Ja. Oder habe ich neulich ein schönes Dings. Ein schönes Dings. Du hast ein schönes Dings, ja. Ah, ich hatte... Der korrekte Plural ist übrigens Penisse. Penisse. Kennst du es, wenn du ein cooles Wort hast in deinem Kopf und dann willst du es rausbenutzen? Rausbenutzen? Rausorgeln. Rausorgeln. Ein schönes, wie nennt man das vor Gericht? Plädoyer. Ein schönes Plädoyer für Leute, die... Also es ist ja dieses... Das Problem ist, alle haben jetzt einen Podcast, was für eine Scheiße. Ein schönes Plädoyer von Florentin Will dafür, dass es gar nicht schlimm ist, dass alle jetzt einen Podcast haben. Habe ich irgendwo bei Rocket Beans oder so gesehen. Das hat mich sehr gefreut, weil er hat argumentiert so, es gibt so viele Filme, die Leute sagen ja jetzt auch nicht, oh nee, nicht noch ein Film, wenn ein neuer Film ins Kino kommt. Stimmt. Oh, es gibt doch schon genug Filme. Ja. Und genauso ist es bei Podcasts, es gibt nicht genug. Deshalb, alle, die keinen Podcast haben, die uns hören, also 3-4 Leute, macht auch mal einen. Genau, also rein theoretisch, also wir werden ja hauptsächlich in Deutschland gehört, deswegen hat jeder, der uns hört, mindestens 1-2 Podcasts. Aber ist ja auch egal. Wir können uns über unsere Podcasts ja einfach unterhalten. Schreibt uns doch einfach auf unseren Patreon eine Nachricht, weil wir verweigern uns jetzt nicht nur Social Media, sondern auch SMS. Wir haben jetzt wieder Pager, da könnt ihr auf die Festnetznummer anrufen und dann diktiert ihr dem Sprachprogramm die Nachricht, die wir dann haben möchten, sollen, wollen. Genau. Egal, kontaktiert uns über unsere Pager-Nummer. Postkarte an 157 Mainz. Genau. Aber Stichwort zu Händen, das Schaumbad. ZHD. ZHD, das Schaumbad, der Podcast. Die Gala am 7.11. In Mainz. In Mainz. Im Juha West, Stuttgart, Mainz. So heißt der Stadtteil nämlich mittlerweile. Also, er heißt nicht mehr Stuttgart West, sondern er heißt Juha West, Stuttgart, Mainz. Stuttgart West ist das Kanada-Mainzes. Ja, ist eine nette Gegend. Ich wohne ja an der Grenze zu West. Du bist Westianer, wie man so schön sagt. Ja, ja. Oder Mainzer. Ja. Das Schöne ist ja auch, wenn wir unsere Live-Gala machen, kannst du dich eigentlich heim... Das ist ein Katzensprung sozusagen. Du kannst heimhüpfen. Ich bleibe aber zu Hause und rede ein bisschen lauter. Stimmt. Und dann. Die Stimme, die er jetzt da von draußen gebrüllt hört, das ist der Peter. Dann muss ich mich nicht rasieren und kämmen vorher. Eigentlich ganz gut. Eigentlich ganz gut. Ja. Wir könnten ja auch ein bisschen geheimnisvoller machen und die ganze Sendung hinter einer Schattenwand aufnehmen. Weil das ist ja ein Podcast. Also die Leute müssen uns ja auch nicht sehen. Da sind wir unseren Hörerinnen auch verpflichtet. Die Leute uns eigentlich nicht sehen müssen. Außerdem sind ja unsere Hautfarben geheim. Genau. Wir machen den Live-Podcast hinter einer Schattenwand. Genau. Ich will nicht, dass ihr meine Hautfarbe kennt. Ja. Entschuldigung. Sie ist blau. Blau. Blau, rot, gelb. Blau, rot, gelb. Ja. Welches Land? Rumänien. Ja. Ich wollte eigentlich eher sowas... Die verprügelt, deine Mutter, nachdem ich sie verprügelt habe oder so. Du hast noch ein paar Themen zum Abhaken? Haben wir noch Themen zum Abhaken? Nicht wirklich. Nee. Nee. Dann können wir unseren langen, also A war er Gast und er hört jede Folge von uns, deswegen UFO. Du hast dich jetzt kurz gefreut, aber wir haben nichts zum Abhaken. Ja, leider nicht. Tut uns leid. Dafür sitzt du jetzt wahrscheinlich im Auto und bist am Rumfahren. Das ist jetzt sehr persönlich, aber du sitzt im Auto und fährst gerade rum, lenkst dein Auto. Mach jetzt, überhol jetzt mal rechts. Der Typ, der vor dir ist. Komm. einfach mal Blinker einfach mal links setzen, Blinker, aber rechts überholen. Genau, dann nimmt man auch das holländische Manöver. Also ja. In der Eifel nimmt man das holländische Manöver. Links blinken, rechts abbiegen. Egal, wo du bist. Wenn du gerade durch eine Stadt fährst, fahr über einen Bürgersteig. Wenn du genau. auf der Autobahn bist, Seitenstreifen, egal. Komm, rechts überholen. Holländisches Manöver. Komm schon. Komm schon. Und dann machen auch nur die Holländer mit, die Niederländer. Also der kleine Teil von den Niederlanden. Nie tun. Die machen das nicht, aber die Holländer. Ich glaube, Holland macht tatsächlich 75% der Fläche von Niederlanden aus, deswegen. Und wie viel davon ist Belgien? 0%. Ah, okay. Da kann ich sogar ganz sicher sagen. 0%. Belgien ist das Kanada? Nee. Nee, Belgien ist dafür zu gemixt. Obwohl Kanada, doch, Belgien und Kanada haben schon Gemeinsamkeiten. Also beide verschiedene unter Sprachen, Herrschaft der britischen Krone. Verschiedene Sprachen, auch auf verschiedenen Landflächen. Linksverkehr. Linksverkehr, die Leidenschaft zum Holzfällen und zu Pommes. Ein Haufen Rassisten. Ein Haufen Rassisten. Ist tatsächlich so. Kanada ja. hat wirklich enorm großen... So Anteil. Wie leider Europa mittlerweile auch wieder. Ja, aber in Kanada geht es ein bisschen unter. Die haben, der Ruf ist teilweise zu gut. Der Ruf von Kanada ist zu gut und wir bestärken ihn auch in jeder Folge. Aber wir machen auch weiter. Ist auch schön, dass wir tatsächlich auch als... als Werbespruch haben, das Kanada der Podcast-Szene, weil wenn man von uns nur eine Folge hört, dann könnte man auch manchmal denken, das ist ein rassistischer Podcast. Ja, kann sein. Vielleicht tun wir auch Kanada Unrecht. Nein, tun wir nicht. Nein. Wir loben Kanada, ja. Obwohl sie Rassisten sind. Ja, wir machen, diese Folge ist mal ein bisschen andersrum. Wir loben die CSU und haten Kanada. Oh Gott, mir kam gerade ein bisschen Galle hoch. Sag bitte nochmal. Nee, machen wir nicht. Haben wir noch nicht gemacht, oder? Nee, haben wir auch nicht. Die scheiß CSU, das habe ich dir erzählt, oder? Aber euch noch nicht. Die scheiß CSU torpediert meine Arbeit, meine echte Arbeit. Ja, stimmt, ja. Ja. ja. Also ich habe auf eine wichtige E-Mail gewartet von einem wichtigen Behörde in einem fernen Land. Bayern? Nee. Also in wirklich fernes Land. Fein, fern Land. Das Sachsen-Afrikas. Das Sachsen-Afrikas, ja. Nigeria. Nee. Egal. Ja, okay, aber erzähl mir die Geschichte. Ja. Und nach 2 Wochen kam endlich eine Antwort von dieser Frau. Ihren Namen könnte ich ja mal sagen. Nein. Sorry für die späte Antwort, sehr geehrter Herr Tralala. Bitte entschuldigen Sie die späte Antwort. Wegen des Besuchs des bayerischen Ministerpräsidenten waren wir sehr eingespannt. Deshalb konnte ich Ihnen bisher nicht antworten. Ich mache nur die Atemgeräusche, die du gemacht hast. Als danke, bayerischer Ministerpräsident. Ja. Entschuldigung, ich habe einen Schlaganfall. Markus, ich hänge über im Kreuz auf Söder. Du blöder Wichser. Deswegen sind wir explicit. Ja. Aber passt auch. Geht mit einem Neoprenanzug in bayerischen Seen schwimmen. Was vermittelt das den Leuten? Ja. Ja. Und torpediert meine Arbeit. Weil ich bin der Mittelpunkt der Welt. Ja. Und ich erwarte sofort, dass Leute mir antworten, egal von welcher Behörde ist und egal welcher Ministerpräsident zu Besuch kommt. Naja, ist immer noch nicht erledigt, das Thema, tatsächlich. Ich hatte letztens auch den Gedanken, vielleicht sollten wir einen Superpolitiker kreuzen, der da mal richtig aufräumt. Und zwar habe ich an Ronald Trump gedacht. Ronald Trump? Eine Mischung aus Ronald Pofalla und Donald Trump. Okay. Der Provinzielle mit dem narzisstischen, weltmännischen Kreuzen, der macht sie überall fertig. Und was willst du mit dem machen? Das ist der Superpolitiker. Der Superpolitiker. Der räumt einfach mal endlich auf. Also so einen brauchen wir mal, genau. Einen, der aufräumt. Weißt du, unser nicht so ein Lurch wie... Der Trump. Andere gute Podcast aus Hype Stuttgart, Forever Freitag, die haben ja in irgendeiner Folge sehr viel über Klimawandel geredet. Wenn man so einen Superpolitiker hätte, der also die Erde einfach viel schneller zerstört, hätten wir alle gewonnen, weil es läuft eh da drauf raus. Die sind so traurig geendet in ihrer Folge und dann dachte ich halt einfach so, nee, man muss einfach schnell enden. Wir brauchen Ronald Trump. Ja, genau. Der macht einfach alles platt. Ja, Feierabend. Der direkte Zack. Selbstmord. Ja. Nicht auf Raten, ja, was weiß ich, Drogen nehmen, rauchen und so weiter. Also wenn man das jetzt auf einen Menschenorganismus... Sondern sich einfach direkt umbringen. Genau, wir reden über den Zustand der Erde, der wirklich kritisch ist. Und sagen halt immer so, ja, da kriegen wir noch irgendwie hin oder so weiter. Das ist aber wie, wenn du langsam dahin siehst. Ja. Und wenn du das auf den einzelnen Menschen betrachtest, ist ja immer so, also Herzinfarkt, zack, und ich bin weg. Und ja, deswegen brauchen wir so einen Superzerstörer. Wir brauchen den Superzerstörer. Ja. Ja. Das ist wie wenn der Mensch sagt, ja, morgen höre ich auf zu rauchen. Genau, ja. Ja. Morgen kümmern wir uns um alle Probleme, die diese Erde hat. Vielleicht könnten wir uns auch einfach darauf einigen, so in 30 Jahren schießen wir mal einfach alles ab, was wir haben, weil im Endeffekt läuft halt eh auf der gleiche drauf raus. So. Einfach so ein Commitment. Einfach mal als Denkanstoß, Leute. Ja, genau. Schöne faschistische Meinung. Jawohl. Einfach mal als Denkanstoß. Vielleicht können wir als Menschheit auch einfach darauf einigen, dass wir komplett versagt haben. Außer Christian Lindner. Weil der hat immer recht. Der reißt vielleicht auch nochmal rum. Ja, genau. Weil der vertraut ja auf die Technik. Nee, Christian Lindner hat einfach immer recht. Und deswegen, Christian Lindner baut eine Arche zusammen mit Patrick Lindner. Mit Patrick Lindner und Dorothea Bär. Heißt sie so? Die FDP-Frau? Die ist doch CDU, oder? Nee, die ist FDP, glaube ich. Ja? Bär? Ich weiß nicht. Oder SPD? Das Problem bei der FDP... Ist doch alles das Gleiche. Komm, erzähl mir doch nichts. Das Problem bei der FDP ist ja auch immer, dass sie irgendwelche blonden Frauen vorschicken, um Europawahlkampf zu machen, weil sie eh keine Inhalte... Ja, aber das machen sie seit Jahren. Eigentlich ist die FDP fast schlimmer als die AfD. Nee. Eigentlich ist die FDP genauso scheiße wie die AfD. Also bei der letzten Bundestagswahl weiß ich noch, wie alle, jetzt die FDP. Das waren noch Zeiten, als wir noch gehofft haben, hoffentlich kommt die unter 5%. Ich glaube, ich auch in diesem Podcast sogar mal gesagt. Da vermisst man sogar die FDP. Ja. Aber jetzt, wo sie wieder da ist, hat man wieder diesen leichten Ekel. Was sind die da? So, Christian Lindner ist da. Das ist ja, schlimm, der ist halt präsent. Aber das war er auch schon, als die nur 4% hatten. Er ist diese Folge auch sehr präsent. Präsenter als unser guter alter Freund Horst. Horst. Ja, Horst haben wir ein bisschen vernachlässigt. Dafür hat Markus und Christian Söder. Markus Lindner. Markus Lindner wäre so ein Politiker, den ich wählen würde. Irgendwie ist die Mischung aus beiden wieder ganz vom geil. Namen her okay. So. Markus Lindner. Ja, macht mich ein bisschen geil. Christian Söder klingt komisch, aber... Christian Söder klingt nach einem österreichischen Rechtspopulisten, finde ich. Genau, Christian Söder ist Kanzler in Österreich, der nächste, nach Kurz. Ja. Und Markus Lindner, der ist so ein sozial eingestellter Typ, der uns alle retten wird. Ja. Markus, wo bist du? Es muss 100% gibt es in der BRD mindestens 5 Markus Lindner. Die sollen sich jetzt bitte melden. Ihr seid alle eingeladen als Gast. Zusammen mit den Jungs und Mädels von Endlich Samstag. Ja, ey, das wird eine Gala. Und der Hotten aus Schloss Einstein, Peter früher so hot die fand. Die inzwischen tatsächlich ein Star ist. Schloss Einstein-Fans wissen, wen ich meine. Ich bin gespannt, weil du wirst mir das jetzt nach der Folge verraten. Off-air werde ich es erzählen. Ja. Genau. Und wir verraten nächste Folge. Schaltet wieder ein. Zu eurem Lieblingspodcast. Tune in. Wahrscheinlich wieder in einem Monat, weil wir machen ja monatlich, um die Qualität hochzuhalten. Was ist daran so witzig? Nix. Wir sind der einzige Podcast, der nur monatlich erscheint. Von allen, die ich kenne. Das ist unser Alleinstellungsmerkmal. Ja, tatsächlich. Unser USP. Zu eurem monatlichen, fröhlichen Podcast, der meistens 13 Mal im Jahr kommt. Wegen Schalttagen, Schaltjahr. Ja, es gibt ja zwischen den Jahren noch. Zwischen den Jahren, genau. Ja. Und fühlt euch umarmt. Ja, danke, richtig, dass ihr da wart. Das war richtig schön gemuckelt von uns. Ich fand es heute besser als sonst. Echt? Nein. Nee, ich auch nicht. Es war genauso gut wie sonst. Selbstreferenzielles Ende, weil wir haben so gestartet. Ja. Ich weiß es nicht. Ja. Also ich mach mal aus. Klick. Oh Gott, was war das denn schon wieder? Jean. Seit wann wirst du denn von Vodafone bitte gesponsert? Entschuldigung. Oh Gott. Ja, das wollte ich dir vorher eigentlich erzählen. Naja. Oh, die Aufnahme läuft noch. Ah, shit. Ich mach mal aus. Klick. Klick, klick, klick. Ist aus. Nein, läuft noch. Ist jetzt aus? Ah. So, wir sehen uns dann nächsten Monat, oder? Müssen wir ja. Ja, ja. Irgendwann Juni, oder? So. Ja, ich habe auch Angebote von anderen Menschen. Okay, alles klar. Ja. Ciao.